Die Idee, Kokosnussprodukte in Europa bekannt zu machen, entstand tatsächlich am Strand in Thailand. Ich habe dort mit Freunden zusammen in einer Cocktailbar gesessen am Strand, so eine Cocktailbar direkt am Strand, und habe eine Pina Colada direkt aus der grünen Kokosnuss geschlürft. Ich habe hier exemplarisch eine grüne Kokosnuss mitgebracht, kann gerne nachher mal auch genau inspiziert werden. Und diese Pina Colada aus der grünen Kokosnuss hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, Mensch, das müsste man eigentlich nach Europa bringen. Das ist doch, warum gibt's das eigentlich nicht? Es schmeckt gut, es ist total cool. Und und eigentlich waren damals meine Freunde, die dabei waren, ich habe studiert in Singapur am INSEAD, und es waren meine Studienkollegen vom INSEAD, die mir gesagt haben, wirklich mitten in der Nacht, Josephine, das ist doch super, machen wir, lass uns die Entrepreneurship-Kurse am INSEAD nutzen und die Idee einfach mal ein bisschen analysieren und schauen, was man daraus machen kann. Und daraus ist dann das entstanden, was eigentlich heute Kulau ist. Ja. Also nicht nur Kokosnüsse, sondern Kokosnussprodukte. Und wir hatten die Idee auf einer Fahrt zum Badesee. Wir waren zu dritt und haben den Werbespot einer anderen Müsli-Firma gehört, den manche vielleicht kennen, kommt relativ häufig im Radio. Und das hat so in uns den Funken getriggert, wow, was kann man denn mit Müsli eigentlich machen? Aber ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit diesem Moment, so wow, da ist uns die Idee eingefallen, und ab da ging alles von selbst, weil also das Konzept dann wirklich zu entwickeln, wie verkauft man Customized Müsli an ganz viele Menschen in verschiedenen Ländern, das hat so 2 Jahre ungefähr gedauert, bis wir dann soweit waren. Ich saß vor 35 Jahren als junger Mann an einer Bushaltestelle in Karlsruhe und habe da so ein Wartehäuschen vor mir gesehen, wo ich gedacht habe, Mensch, könntest du eigentlich besser machen? Ich bin ja staatlich geprüfter Maschinenbautechniker, Konstrukteur. Und dann habe ich recherchiert und dann habe ich rausgekriegt, dass oben die Dachrandwerbung, wenn es um Geld geht, Sparkasse im Monat 300 Mark bringt. Das sind nach Adam Riese in 12 Monaten, in einem Jahr 3.600. Und dann habe ich mir so überlegt, Mensch, also da habe ich natürlich noch nicht an Berlin und an New York gedacht, sondern an die kleinen Nester ringsherum um Karlsruhe, Forchheim und Durmersheim, wie die alle hießen. Dann habe ich gedacht, ja, so an 1.000 Buswarterhäuschen, vielleicht kommt noch Heidelberg dazu als ein bisschen größere Stadt. Und 1.000 Buswartehäuser. Und dann habe ich einfach 36.000 D-Mark mit 1.000 multipliziert. Und da kamen, ich habe es meiner Tochter halt gesagt, die kamen auf 360.000. Da kamen auch keine 3,6 Millionen raus, da kamen 36 Millionen raus. In dem Moment war bei mir alles klar. Da musst du erstmal die Frage lösen, wie müssen eigentlich öffentliche Einrichtungen gebaut werden, damit die nicht immer kaputtgeschlagen werden. Und dann habe ich gemerkt, Mensch Hans, du bist Unternehmer, bist auch kein schlechter Designer, aber du bist lang nicht der Beste. Such dir die besten Designer der Welt, mach die Sachen einfach schön, schicker, schöner. Und dann habe ich erstmal gemerkt, was Ästhetik und Design, dass das wie auch wie Musik auf, wenn man mit Musik hört, kriegt man die Stimmung und die Stimmung. Wenn man sich mit schönen Dingen, auch im Alltag, morgens bei der Buswartehalle, wenn man schon schlecht aufgelegt ist, wenn man so früh raus muss, und wenn dann alles nur so ein dreckiges Häuschen mit Werbung, und da ist der ganze Tag schon gelaufen, da habe ich das alles viel schicker gemacht. Und daraus ist eigentlich dann die Wall AG entstanden. Und deswegen sage ich ja, selbstständig machen heißt nicht, wie Daniel Düsentrieb, irgendeine tolle Erfindung zu machen. Einfach abgeguckt und besser gemacht. Mit offenen Augen durch die Gegend gehen, und jeder von Ihnen kann irgendwas besser machen, wie das, was da ist. Wenn es nur ein dreckiger Papierkorb ist, wenn man eine gute Idee hat. Oder wenn das Essen nicht schmeckt, Mensch, ich kann da viel besser kochen. Dann kann ich nur sagen, selbstständig machen, mir hat es viel Spaß gemacht. Also wenn man wie wir ein Passo gegründet hat, dann ist man natürlich auch sehr auf Literatur angewiesen, weil da ist der Austausch mit vielen anderen Startups nicht so unbedingt möglich, gerade wenn es um den Internetsektor geht. Kopfschlägkapital haben wir tatsächlich auch gelesen. Ein Buch, das wir immer empfehlen, wenn uns jemand fragt, ist von Stephen Blank, also Stephen Gary Blank heißt er eigentlich, The 4 Steps to the Epiphany, also die 4 Schritte zur Erleuchtung. Das war früher so im Silicon Valley, wurde mir gesagt, so ein Standardlektüre, und was er jetzt irgendwie so jeder Startup-Hipster liest, ist Eric Ries, The Lean Startup, auch ein sehr schönes Buch, aber man ist natürlich nicht davor gefeit, irgendwie trotzdem seinen eigenen Weg zu finden, weil wir haben, und das vielleicht, also bei uns waren 2 Komponenten sehr wichtig, einerseits das Team Olli Samwer hat vor ein paar Wochen in Berlin gesagt, wenn man ein Startup gründen will, braucht man 3 Leute. Man braucht Einstein, man braucht Bob the Builder und man braucht Dagobert Duck. Und dann klappt es eigentlich ganz gut. Der Dagobert hat bei uns leider gefehlt und Einstein auch, aber wir waren zumindest alle sehr gewillt, das Ganze aufzubauen und unsere Fähigkeiten waren extrem komplementär. Also schlimm ist ja, 10 Grafikdesigner gründen ein Grafikdesignstudio und keiner hat Lust, die Steuern zu machen. Das ist natürlich schwierig. Jetzt hatten wir die sehr, sehr rare Situation, dass wir zum Beispiel Philipp im Team hatten, der wirklich Lust hatte, die Zahlen zu machen und das Controlling. Das hat extrem geholfen. Und das Zweite ist, dass wir am Anfang den Tipp bekommen haben, ein Startup zu skalieren, ist eigentlich ganz einfach. Man probiert 10 Marketingkanäle aus mit ein bisschen Budget, dann findet man, so heißt das ja in dieser schlimmen Startup-Sprache, den Driver, der funktioniert, und dann noch mehr Startup-Sprache, diesen Driver muss man dann nur noch leveragen. Und so furchtbar das klingt, aber im Prinzip so ähnlich hat es tatsächlich auch funktioniert. Wir haben geguckt, welche Kanäle können wir uns leisten, das war bei uns vor allem PR. Also haben wir PR so ein bisschen ausprobiert, festgestellt, das klappt ganz gut und dann volle Power in PR investiert und da richtig Gas gegeben und das hat uns auch den Auftrieb gegeben und mittlerweile probieren wir so alle möglichen Marketingkanäle und es klappt eigentlich ganz gut. Spannend bei Ihnen dreien ist ja letztendlich auch, dass Sie mit Ihren Ideen mehr oder weniger konkurrenzlos gestartet sind in Deutschland und letztendlich ja alle feststellen mussten nach kurzer oder längerer Zeit, dass sie Nachahmer haben, die sozusagen ihre Idee versuchen abzukupfern oder ihnen da auch in der Richtung Konkurrenz machen. Wie ist es Ihnen dabei ergangen? Vielleicht gerade nochmal gleich zurück an Sie. Sie haben ja in der Richtung, glaube ich, einiges Lehrgeld. Da müssen Sie ja, da haben Sie da schon bezahlt oder vielleicht hoffentlich auch nicht. Also es ist eigentlich so, wie Herr Wahl gerade gesagt hatte, die meisten unserer Konkurrenten, man will gar niemanden schlecht machen, aber wenn ich eine Idee wie mein Müsli, die eben sehr, sehr viel Öffentlichkeit hatte, kopieren will, wenn ich eben mit offenen Augen durchs Leben gehe und sage, oh, da macht einer Müsli, dann den Gedanken, den Sie geäußert hatten, ich muss es besser machen, das kam bei vielen dieser Gründungen eben nicht zum Vorschein. Die haben einfach gesagt, ich mache es auch und haben unsere Webseite komplett nachgebaut, unsere Webfotos einfach verwendet und so weiter. Und das hatte natürlich so einen Innovationsbeitrag von 0% und hat dann natürlich auch nicht gerade dazu geführt, dass die jetzt Presselieblinge waren. Und es ist jetzt noch keiner hergegangen und hat gesagt, ich setze mal auf dem Konzept auf. Vielleicht ich mache das Ganze nur für Hotels oder nur für Airlines und so weiter. Vielleicht gibt es da einen Markt. Aber ansonsten haben wir natürlich mit Konkurrenz zu kämpfen. Das ist gerade zum Beispiel ärgerlich, wenn man Google AdWords-Kampagnen schaltet, also es ist in Deutschland, ich will jetzt gar nicht zu sehr ausholen, aber ganz kurz das Beispiel, es ist in Deutschland erlaubt, auf andere Brandnamen zu schalten, solange die nicht in der Anzeige vorkommen. Also ich darf heute auf Bertelsmann eine Anzeige schalten, auf das Keyword, solange Bertelsmann selbst in der Google AdWords-Anzeige nicht vorkommt. Jetzt machst du eine Fernsehwerbung aus meinem Müsli, 70% der Kunden erinnern sich nicht daran, oh, wie hieß die Firma gleich nochmal, und dann tauchen plötzlich 3 Konkurrenten auf und das war natürlich so einer der Mechanismen, wo Konkurrenz dann schon genervt hat, weil wir dann echt Trittbrettfahrer hatten, aber ich kann es nur noch mal betonen, wir saßen eben da in der Provinz und haben einfach nur unser Ding gemacht und gar nicht so viel nach links und rechts geguckt und dachten wir, naja, dann gibt es halt einen Konkurrenten, das tut der Kategorie auch wieder gut. Und insgesamt würde ich sagen, war der richtige Weg, sich nicht beirren lassen und einfach so weitermachen. Interessant ist vor allem, dass die Kunden, die ich heute habe, ganz anders sind als die Kunden, die ich mir damals in meinen Businessplänen vorgestellt habe. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Gründungen auch so ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Businesspläne komplett unnütz sind, aber ja, wenn ich mir das heute anschaue, was ich damals geschrieben habe, es ist halt ganz anders gekommen. Und was ich auch gemerkt habe, was ganz wichtig ist, dass man sich tatsächlich immer wieder ganz, ganz klar am Kunden orientiert und schaut, wer der Kunde ist. Also ich habe ein ganz konkretes Beispiel, weil ich sage erstmal, meine Kunden, die meine Produkte mögen, das sind, also die besten Kunden sind Rohkost. Fanatiker. Also das sind meine besten Kunden, die essen jede Woche, sind Leute, die sich von Rohkost ernähren und es sind immerhin in Deutschland, also alleine die Facebook-Leute, die sich auf Facebook für Rohkost interessieren, sind knapp 10.000 Menschen. Das ist also keine besonders große Zielgruppe, aber man kann von dieser kleinen Zielgruppe, wenn man sie ganz gezielt, an sie ganz gezielt kommuniziert, kann man davon ganz gut leben. Also was ich ganz kurz damit einfach sagen will, dass man wirklich sich ganz klar immer am Kunden orientieren muss und genau einfach zuhören muss, was der Kunde eigentlich will und wer die Zielgruppe ist, ist glaube ich, das Allerwichtigste am kontinuierlichen Firmenbestehen. Naja, die Globalisierung bietet natürlich schon tolle Möglichkeiten, aber ich würde sagen, immer langsam Backstein um Backstein. Ich hätte Weltmarktführer werden können, ich gebe es ehrlich zu, ich habe es nicht geschafft. Es lag aber nicht an mir, ich habe lange drüber nachgedacht. Es lag auch daran, es lag auch an den deutschen Banken, die völlig unberechenbar sind. Wenn Krisenzeiten sind, dann stehen die nicht dem Mittelstand und den deutschen Unternehmern bei. Dann geben sie das Geld nach Griechenland in griechische Staatsanleihen und jammern heute, wenn sie Milliarden abschreiben müssen. Also das ist auch politisch so eine Geschichte. Da müsste auch sich einiges ändern. Aber ich habe viel erreicht und bei mir war es natürlich so, ich bin wo ich im Spiegel gelesen habe, dass New York mit Toiletten ausgerüstet werden soll. Und wo dann praktisch eine Litfaßsäule abgebildet war von meinem Konkurrenten, in dem eine Toilette integriert war. Und vorne dran stand ein Rollstuhlfahrer mit einem Schild: Ich fordere die Toilette für alle, weil die Rollstuhlfahrer da nicht rein. Ja, wenn Sie dann so ein Produkt haben, und ich wusste, ich habe so ein Produkt. Ja, da ist doch klar, dass ich sofort einen Brief an den Mayor von New York schreibe. Ja. Das war eigentlich reiner Zufall. Und dann sind wir tatsächlich so weit gekommen, dass der seine wieder abbauen musste. Und da stand dann an gleichem Standort und immerhin in der Nähe von der City Hall eine City-Toilette von Berlin. Und die hat funktioniert. Und da konnten alle Behinderten draufgehen. So bin ich nach USA gegangen. War mehr so eine Bauchentscheidung. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, so eine starke Wirtschaft, also wer es in der Außenwerbung als deutscher Unternehmer in USA schafft, na, der schafft es doch auf der ganzen Welt. Und da war man natürlich so in einem Hype drin, da hat man die Risiken gar nicht so erkannt. Darum würde ich heute sagen, lieber etwas langsamer, Backstein auf Backstein, nicht so viel Schulden machen, es kann mal schnell was kommen. Und dann schwuppdich ist man weg vom Fenster, die Risiken bei Unternehmer, bei unternehmerischen Arbeit sind gewaltig, daran sollte man denken. Und im Übrigen braucht man auch gar keine Angst haben vor ganz großen Unternehmen, vor Milliardenkonzernen. Die kochen auch alle nur mit Wasser. Man muss einfach an sein Produkt glauben, selber ehrlich zu sich selber sein. Ist meine Dienstleistung, ist mein Produkt tatsächlich besser wie alles andere, was auf dem Markt ist? Da muss man selber zu sich ehrlich sein. Viele machen sich da was vor. Und wenn man dann merkt, dass man nicht so gut ist, ja, dann muss man eben an die Sache ran. Und wenn man sich mit einer Sache richtig beschäftigt, sich Zeit nimmt, dann kann man plötzlich Dinge erreichen, von denen man früher gesagt hätte, Mensch, das hätte ich nie geglaubt, dass ich das schaffe. Ja? Wenn man sich richtig damit beschäftigt, denn Unternehmer sein heißt nicht, in 2 Jahren Multimillionär werden. Das wäre doch sowas von langweilig, oder? Wenn Sie noch einen Haufen Geld haben, was wollen Sie damit anfangen? Ja? Und lieber im Unternehmen sich um die Mitarbeiter kümmern, lieber sich um die Produkte kümmern, darüber nachdenken, ist es wirklich besser oder ist um die Ecke ein anderer, der billiger und das preisgünstiger macht? Denn man kann als Unternehmer bei seinen Kunden nur richtig überzeugend, da braucht man keine Glanzprospekte, gar nichts. Wenn man davon überzeugt ist, man weiß, das, was ich anbiete, macht keiner besser. Da kann man plötzlich die Leute überzeugen. Man muss es dann auch, aber auch einhalten, das ist wichtig. Unser größter Fehler war, wir sind mit 3.500 Euro Startkapital online gegangen und Hubertus, also einer von uns dreien, hat die Webseite selber programmiert und das hat sich später als Fehler herausgestellt, weil er einfach selber sagte, er ist kein professioneller Programmierer und da mussten Bugs drin sein. Die Seite hat am Anfang nicht auf dem Internet Explorer funktioniert. Man kann sich vorstellen, was das dann bedeutet. Und ich würde sagen, unser Fehler war definitiv nicht so stark an die Idee geglaubt zu haben, dass wir gleich von Anfang an ein bisschen zur Bank gegangen sind, viel Geld aufgenommen haben, also viel 20, 30, 40.000 Euro und die rein investiert haben, weil es wäre einfach viel, viel smoother und schneller gegangen. Mein größter Fehler war, dass ich zu früh an die Presse gegangen bin. Wahrscheinlich, weil ich aus einem sehr konservativen Umfeld komme, sowohl familiär als auch was mein Studium angeht, also die Leute, die ein MBA machen, die gehen in irgendwelche Beratungsfirmen oder in irgendwelche Industrieunternehmen. Und die haben das alle nicht richtig ernst genommen, dass ich mit Kokosnüssen starte. Und deswegen war es mir ganz wichtig, irgendwie ganz früh zu zeigen, hey, das klappt und es wird super. Und ich bin dann an die Brigitte herangetreten, die größte Frauenzeitschrift in Deutschland, die hier alle kennen. Und die hat sofort zugesagt zu einem großen Artikel über 2 Seiten, Und dieser Artikel entstand wirklich 2 Monate, bevor ich eigentlich mit meinem Produkt fertig war. Und das war der größte Fehler, mit allen Konsequenzen, die dann gefolgt haben, weil ich plötzlich 100 Bestellungen am Tag hatte und gar nicht wusste, wie ich sie beliefern sollte. Das hat dann alles irgendwie geklappt und ich habe viel improvisiert, aber ich kann nur allen empfehlen, dass man mit der Presse ganz vorsichtig sein sollte und die Presse übrigens, das ist ein ganz anderes, nicht überschätzen sollte. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wir haben so viel Presseartikel gehabt und es ist nie wieder so gewesen wie bei der Brigitte, weil die Brigitte ist, glaube ich, hat ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, was die Wirksamkeit angeht. Vielleicht ist die FAZ noch vergleichbar, aber ich habe danach immer eher enttäuschende Erfahrungen mit der Presse gemacht, was Anzeigen angeht oder auch was journalistische Beiträge angeht, aber jedenfalls trotzdem mit der Presse vorsichtig. Also Fehler haben wir natürlich auch gemacht, aber wenn heute die Wall AG Marktführer in Deutschland ist, auf dem Gebiet Stadtmöblierung, bin ich natürlich schon sehr stolz drauf, dass ich als Gründer dazu wesentlich beigetragen habe. Aber vielleicht war es ein Fehler von mir, ich habe zu wenig Risiken eingegangen. Ich war zu sehr Angst vor hätte noch mehr Risiken eingehen können, dann wäre ich vielleicht heute Weltmarktführer. Aber muss man das unbedingt sein? Ich weiß es nicht. Aber das Risiko ist eben Gewalt und da hätte ich vielleicht doch noch ein bisschen mehr Mut haben sollen. Nur das selber machen, wo man weiß, das kann man selber am allerbesten. Das haben Sie, glaube ich, schon mal gesagt. Und genau so müsste man es tun. Nur wenn andere was für einen tun, erstmal ein Angebot einholen, was es kostet. Aber wenn die Leute gut sind, dann zahlt sich das bestimmt aus. Wenn man eine Idee hat, dranbleiben, nicht so schnell aufgeben. Die viel zu viele geben viel zu schnell auf. Keine Angst, auch wenn es nicht klappt. Dranbleiben, das ist wichtig, meiner Ansicht nach. Also ich denke, wenn man gründet, hat jeder ganz, ganz, ganz, ganz dunkle Phasen mitten in der Nacht, wo man eigentlich gerne alles hinschmeißen möchte und irgendwie nichts mehr klappt. Der Cashflow ist viel zu klein. Einfach irgendwie sich durchboxen und weitermachen. Und ganz kurz, die Kasse ist wirklich, glaube ich, das Zweitwichtigste. Also man sollte den Cashflow, jedenfalls in einer Firma, die ein Produkt hat, man sollte den Cashflow, den man in seinen Businessplan reinschreibt, mindestens verdoppeln. Also das den Cashflow-Bedarf. Also alle Gründer, mit denen ich gesprochen habe, haben zu wenig Cash. Ich glaube, ich selbst habe ja ein paar Gründungen auch hinter mir schon. Was ich Ihnen oder denjenigen, die zögern, ob sie gründen sollen oder nicht, sagen kann, es gibt nichts, was ihre Persönlichkeit mehr verändert als eine Gründung. Sie werden mit ihrem ganzen Herzen an dieser Sache dran sein und es wird sie total verändern. Sie sind ein anderer Mensch nach einer Gründung oder wenn sie mehrfach gründen. Das prägt uns unglaublich, weil wir eben im Vergleich zu Angestellten auf einer ganz anderen Seite schwingen. Und das kann ich eigentlich einfach nur auch als persönliches biografisches Projekt empfehlen. Und das letzte Schlusswort, ich habe eine Freundin, die ist im Juni 101 geworden, die hat mit 80 Jahren gegründet und die Firma mit 95 gewinnbringend verkauft. Applaus